Die ausländischen Persönlichkeiten lobpreisen die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Jong-il um die Entwicklung der Partei hoch. Der Vorsitzende des ugandischen Nationalen Exekutivkomitees der Panafrikanischen Bewegung, der Vorsitzende des Zentralen Leitungsrates der Partei der Volkseinheitsrepublik Kirgisien von Kirgisien, der internationale Sekretär der KP von Uruguay und der Sekretär des Gebietskomitees Yangon und Mitglied des Zentralvorstandes der Partei für Solidarität und Entwicklung der Union von Myanmar hoben hervor, die Partei der Arbeit Koreas demonstriert als Stab und führende Kraft der Revolution ihre uneingeschränkte Kraft, was getrennt von Genossen Kim Jong-il undenkbar ist. Seine unvergänglichen Verdienste um die Entwicklung der Partei werden unvergessen bleiben.